Dinge. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1Live4 mit mir, Klaus 4 und 3 Stunden Musik. Ich blicke unter anderem auf neue Alben von Thurston Moore, Foxy Jane. Dann habe ich das Mahavishnu Orchestra mitgebracht. Die Peking Lights sind ebenso am Start wie ein neuer Track des UK-Rappers Wiley. Und im Verlaufe der Sendung möchte ich auch Musik eines Rumänen spielen, Rodion Ladislau Rosca, der möglicherweise auf seine letzten Tage blickt, ist er doch schwer an Hepatitis B und C sowie ebenfalls an Leberkrebs erkrankt. Und er ist nochmal in seine Archive gegangen, um der Welt das zu hinterlassen, was da in diversen Kellern und sonst wo eingestaubt, jahrelang, jahrzehntelang gelagert ist. Mehr von diesem Mann, Rodion Ladislau Rosca, im Verlauf der Sendung. Beginnen möchte ich mit einer vierköpfigen Band aus Los Angeles, die morgen, das ist der 13. Oktober, mit ihrem leicht psychedelisch gefärbten Gitarrenpop, der mal mehr, mal weniger auch von Country- und Folk-Elementen befeuert wird, die morgen Abend im Underground in Köln ihren einzigen Auftritt im Sektor spielen werden. Es ist eine großartige Band, die in den entsprechenden Foren schon seit langer Zeit gefeiert wird, aus Los Angeles, die A La Lars mit Musik aus ihrem aktuellen Album Worship the Sun. Hier kommt Musik aus dem neuen Album der Afrobeat-Legende Tony Allen. Film of Life heißt das. Davor haben wir das schwer gehypte britische Duo We Are Shining gehört mit einem älteren Titel, mit dem mein persönlicher Hype mit diesen beiden begonnen hat im Mai dieses Jahres, Killing. Wir sind hier bei 1Live4. Das ist ein absolutes Highlight meiner heutigen Show. Soweit will ich mich hier wirklich mal aus dem Fenster lehnen. Der Mann heißt bürgerlich Jakob Hegelsperger, stammt aus Bayern, lebt in Berlin. Einige werden ihn kennen in seiner Rolle als Mitglied der Elektro-Raver von Frittenbude. Als Kalipo betritt er für sich eine komplett andere, neue Welt mit Spuren hin zu britischen Produzenten wie Burial oder auch Fortet. Das ist ganz, ganz überragend, was auf diesem Album Jaruto anzutreffen ist. Deshalb möchte ich einen weiteren Titel aus diesem Album, das vor 3 Wochen bereits etwa erschienen ist, spielen heute noch. Zu den anderen Titeln gleich mehr. Dieser Mann hier heißt Deft. Da geht der Track langsam dahin und ich nutze hier die Gelegenheit mal vielleicht zwei, drei Worte mehr noch zu verlieren zu den Tracks, die ich gespielt habe. Ich habe mir das Fußballspiel gestern Abend zwischen Polen und Deutschland verkniffen, wollte ursprünglich auch zum Konzert der englischen Gruppe London Grammar nach Düsseldorf, aber irgendwie hatte ich so ein bisschen was am Hals und habe dann beschlossen, ganz zu Hause zu bleiben. Also bei meiner Größe, so Halsschmerzen, da bin ich immer sehr vorsichtig. Ihr wisst ja, das Schlimmste, was einer Giraffe passieren kann, sind bekanntlich Halsschmerzen, wobei ich also die Größe einer Giraffe natürlich deutlich unterschreite. Also bitte glaubt nicht, hier wäre gerade ein 5 oder 6 Meter großes Lebewesen im Raum. Nein, so ist es nicht. Auf jeden Fall bin ich zu Hause geblieben und das war unterm Strich vielleicht ganz gut so, denn auch zum London Grammar Konzert 2, 3 Bemerkungen im Verlauf dieser Sendung, noch mehr später. Aber ich hatte die Gelegenheit, einfach auch mal so ein paar Sachen zu entdecken, die bei etwas größerer Zeitknappheit vielleicht wieder mal durchgegangen wären und das wäre sehr bitter gewesen. Ich habe im unmittelbaren Anschluss an die Alalas zum Beispiel einen sehr kurzen Song gespielt von einem Duo aus dem Süden Englands, das ich hier noch gar nicht namentlich genannt habe, das will ich jetzt tun. Das sind die Bosco Rogers mit einem Track aus ihrer Goo Goo EP, die großartig ist. Sehr kurz gefasste Songs, sehr hell, fussy gespielt, so ein bisschen Jesus and Mary Chain in Lichtversion, wenn man so will. Ich bin mir sicher, eine Band oder ein Duo, von dem man noch hören wird. Gerade verklungen ist ein Mann aus Croydon, London. Sein Name ist Deft. Er hat mit Dubstep seit jeher groß in diesem Stadtteil bestenfalls mal hintergründig am Rande zu tun. Er kriecht sehr rein in seine Tracks, die sehr fein ziseliert und komplex vielschichtig sind, gerade was die Beatstrukturen, die ganze Architektur betrifft, und wird in Kürze eine neue EP auf seinem, fast könnte man sagen, angestammten Label, den der Berliner Project Moon Circle Crew veröffentlichen, Blue Jasmine, so heißt die EP, aus der ich hier bereits einen Titel gespielt habe. Erlaubt bitte auch noch 2, 3 Sätze zu diesen wunderbaren We Are Shining. Ich habe einen Titel aus dem Mai gespielt, der heißt Killing und featuret eine Sängerin, die die deutsche Firma, die das Thema zu jener Zeit, also im Frühjahr dieses Jahres, betreut hat, überhaupt nicht erwähnt hat im Infosheet oder sonst wie in der sogenannten Promotion Arbeit. Die kamen, wie gesagt, aus dem Nichts, dieses Londoner Produktionsduo, und hatten immerhin bei dem Titel, den ich da eben gespielt habe, Liza Doolittle hinterm Mikrofon stehen, die dem Titel gewissermaßen ihre Stimme gibt. Jetzt erscheint im November das Debütalbum dieser beiden von We Are Shining, das heißt Kara, und könnte so etwas wie eine Trendwende in der Clubmusik neben natürlich anderen Aufnahmen markieren, dass jetzt doch einige Produzenten so ein bisschen weggehen von der frömmelnden Beerdigungs-R&B-Stimmung, die durch zahlreiche Veröffentlichungen der letzten 2, 3 Jahre sich breit gemacht hat. Bei Kara nämlich, da rappelt's richtig im Karton auf diesem Album. Bring the Noise, die alte Forderung von Public Enemy, erfüllt sich auf diesem Album zumindest teilweise, und trotzdem ist das so extrem verdammt gut und tanzbar. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, der Hype um diese beiden von We Are Shining scheint mir berechtigt. Es gibt einen deutschen Fußballspieler, den ich sehr mag. Er spielt in der 3. Liga bei Preußen Münster. Sein Name ist Mehmet Kara. Der Zufall will es, dass dieser Fußballer am selben Tag Geburtstag hat, wenn dieses Album erscheint. Möglicherweise ist das ja eine Verbeugung vor dessen Dribbling-Künsten, die wirklich phänomenal sein können. So, was haben wir hier? Dann geht ein bisschen zögerlich los, da kommt aber gleich was. Ein Track aus dem Huxley-Album Blurred, mit dem ich hier jetzt weitermachen möchte. We'll be right back. Fucking dream. I think of these broken dreams. bin in den letzten zwei Jahren mehrfach in eine ganze Reihe von polnischen Musikern und Produzenten gewissermaßen hineingelaufen. Bei Festivals irgendwie stand man plötzlich zusammen, hatte, ich muss das wirklich sagen, verdammt viel Spaß. Und entsprechend weiß ich aus meiner ganz persönlichen kleinen Ansicht der Dinge in Polen geht was. Vielleicht hätte ich warnend den Finger gestern Abend noch vor dem Fußballspielen heben sollen. Aber wer hört schon auf einen kleinen, korrupten DJ? Wahrscheinlich wäre es eh umsonst gewesen. Ich sage das, weil wir hier den jungen, 21 Jahre alten polnischen Produzenten Klawes hören mit dem Titel People, der auf dem Londoner Label Beat Club soeben jetzt veröffentlicht worden ist. Musik aus dem neuen Album der The Two Bears. Joe Goddard von Hot Chip und seinen Kumpel Rev Rundell. Das Album trägt den Titel The Night Is Young. Deserts of Sudan.

1 Live 4. Im letzten Jahr 2013 ließ das amerikanische Duo Foxy Jane mit dem Album We Are the 21st Century Ambassadors of Peace and Magic mehr als aufhorchen. Jetzt kommt der Nachfolger And Star Power, eine Art Flower Power Freakshow vor dem Herrn. 24 Stücke in einer Spiellänge zwischen einer und mehr als 4 Minuten verteilt auf 2 CDs, oft mit nur Sekundenbruchteilen Pause zwischen 2 aufeinanderfolgenden Tracks, sodass das kaleidoskopartig aneinandergereiht wird. Völlig unterschiedliche Facetten von Popmusik, psychedelischer Popmusik. Mal stehen Grooves im Vordergrund, mal betrunkene Trompeten, mal beides. Das ist wirklich das Beste. Also ein unfassbares Album, Foxy Jane and Star Power, aus dem ich hier gerade einen der längeren Titel gespielt habe. Ich möchte im Laufe dieser Nacht einen weiteren Track aus diesem Album spielen. Wie das manchmal so ist, beim Anhören des neuen Albums der Two Bears machte es plötzlich Klick bei mir, bei dem eben gehörten Titel, und irgendwie schoss mir eine alte Nummer Hit Me With Your Rhythm Stick von Ian Dury and the Blockheads durch den Kopf und ich hatte Lust, sie mal zu spielen, unabhängig davon, ob sie jetzt wirklich passte oder möglicherweise überhaupt nicht. Wir haben sie gehört. Ian Dury, sein Sohn Baxter, hat auch ein neues Album jetzt raus. Ich habe das aber noch nicht hören können, weil ich offen gestanden unter anderem auch diese Platte eben dann gleich 3-4 Mal am Stück gehört habe. Die Maxi der damaligen Version Stiff Records. Die Two Bears, noch 1-2 Sätze mehr zu diesem wirklich richtig guten Album, das sehr viel Spaß macht, haben eine geraume Zeit in Südafrika verbracht, dort auch verschiedene Studios besucht, mit verschiedenen Sängern aufgenommen. Einige Tracks haben so den afrikanischen House-Faktor, so Kwaito, UK Funky, das schlägt durch, unter anderem bei der Nummer, die ich da eben gespielt habe. Dieses Album macht sehr viel Spaß, The Two Bears. Ich möchte hier weitermachen, ich schaue gerade mal, mit der US-Band AV Buffalo. Gleich die Infos hier auf 1Live. Ich sage dann ganz kurz noch, was ich gespielt habe hier aus der Schweiz. Nivel, kannst auch jetzt tun. Wasch die Bunien. So, ein ganz klein wenig plagt mich hier das schlechte Gewissen, denn dieses wunderbare neue Album der englischen Folk-Sängerin Vashti Bunyan ist hier eben noch ein bisschen sehr kurz weggekommen. Heartleap heißt es. Ich will versuchen, an anderer Stelle, wir haben ja noch genug Zeit in der heutigen Nacht, einen weiteren Titel daraus zu spielen. Vashti Bunyan ist eine Frau, wenn ich das vielleicht ganz kurz sagen darf, die in den 60er Jahren an den Manager der Rolling Stones geriet, Andrew Luke Oldham, der mit ihr zusammenarbeiten wollte und sich von ihr und ihren Songs auch eine ganze Menge versprach. Das Album, das sie dann aufgenommen hat, das muss so 1970 ungefähr etwas früher gewesen sein, Just Another Diamond Day. Das wollte aber damals niemand haben und Vashti Bunyan zog sich frustriert von der Musikszene zurück und lebte mit ihrem Mann fortan auf dem Land in einem Bauernhaus, um dann weit mehr als 20 Jahre in den 90er Jahren festzustellen, dass ihr Album von damals wieder neu veröffentlicht worden war. Ein Interesse an ihrer Person und ihrer Musik war nicht zuletzt geweckt worden von Leuten wie zum Beispiel Animal Collective oder auch dem ewig in den Schätzen der Vergangenheit herumwühlenden Devendra Banhart. Nun hat Vashti Bunyan in den letzten Jahren neben einer EP zwei Alben aufgenommen. Das neue ist gewissermaßen das zweite, dann das heißt Heartleap und erscheint jetzt Vashti Bunyan. Davor habe ich die Schweizer Band Nivel gespielt, bei der ich in der Vergangenheit immer zwei Irrtümern unterlegen bin. Einmal habe ich sie immer Neville ausgesprochen, was falsch ist. Nivel heißt Nabel und in die Buchstabenfolge N-A-V-E-L mischt sich, wenn man es denn ausspricht, aus Gründen, die ich jetzt nicht kenne, es ist ein bisschen merkwürdig, aber ich habe es einfach mal überprüft, ein I hinter dem A, also Nivel. Songs of Woe ist das neue Album der Band, das noch in diesem Monat erscheint und irgendwie habe ich überhaupt nicht mitbekommen, dass die ihren doch sehr harten, noisigen Style so ein bisschen verlassen haben zugunsten von Folk, Blues und etwas verwehten Tönen, was sich hier auf diesem neuen Album aus meiner persönlichen Sicht großartig niederschlägt. Songs of Woe, Nivel. Jetzt möchte ich weitermachen mit unserem Mann. Ich spiele ihn nun schon seit vielen Jahren. Immer noch einer der Vorzeigerapper Englands schlechthin. Wiley on a Level ist seine neue Single, der bald auf dem Label Big Dada ein neues Album folgen wird. On a level, I represent the best MCs on a level. I don't know what they told you, but I'm not a mort. You can never be like Wiley on a level. Give me trophies of all damn medals, cause anytime I wanna put pressure on the levels. I save notes and I'm living off shekels, so tell a sound boy you can't play with the levels on a level. Steam whistle, catch off your head like a big scud missile. My style's off the izzle. My Donny got caught on the road with 20 jizzle. Ain't heard a word from him, he got a mizzle. Can't be a bear if you don't really wanna grizzle. Shit's gonna happen if you keep in it brizzle. Yes, talk is cheap like Lidl. I'm an old school like Piggy in the middle. I'm in season, I got rhythm for the holiday season. I got gallimus and then when I start breathing and it's a act, cause that's a life I've been leading and I'm a eater sometimes but I realist cause I'm in the A and act like I'm in the C-list. I ain't ready, that's the way my whole team is, in the corner with the dance standing with the Jesus. On a level, still roll deep on a level, I represent the best MCs on a level. I don't know what they told you but I'm not a mort, you can never be like Wiley on a level. Give me trophies of all damn medals cause anytime I wanna put pressure on the levels. I save notes and I'm living off shekels, so tell a sound boy you can't play with the levels. I haven't written for a bit because I've been chilling out missing on the grid. High grade got man living in the mist, vodka and lemonade sipping to the piss. Man, I be fishing at the game, no sprats. House on the beach, no hoods, no hats. I be swimming in the sea with the prawns and the crabs. This type of life, too good, no bad. I feel so glad I'm free, alive and kicking. For years I've been kicking up a dust and winning. For years I've been picking up a mic and spitting. Telling everybody how my whole team's living. Telling everybody how my whole team's wavy. Got the six spitters in training.

1-3-4, großartiger Track, den ich hier wirklich mal von der ersten bis zur letzten Sekunde laufen lassen wollte. Er stammt von einem englisch-niederländischen Duo, Breach and Cinnamon. Hinter Breach steckt niemand anderes als Ben Westbeach, der mir persönlich seit den 90er Jahren immer wieder mal in verschiedensten Angelegenheiten und innerhalb verschiedenster Styles über den Weg gelaufen ist. Dazu zähle ich auch Drum and Bass, dazu zähle ich seine Rolle als Sänger, als Hausproduzent. Nennt er sich seit einigen Jahren Breach. Er betreibt ein Label, auch das heißt Naked Naked. Genau auf diesem Label ist die gerade gehörte Nummer Liberty erschienen, beziehungsweise wird erscheinen. Ich bin hier ein ganz klein bisschen früh. Und Cinnamon, Leute, die sich in der Hausszene etwas besser auskennen als ich, sagen mir, er wäre derzeit in den Niederlanden der beste Mann around. Die beiden also hier mit dem Titel Liberty. Davor habe ich den wunderbaren Kele Okereke gespielt mit erneut einem Garage-Titel aus seinem Album Trick, das jetzt am Freitag erschienen ist. Kele Okereke, bekannt geworden als Sänger der Block Party, der sich in bewundernswerter Art und Weise in Dancefloor-Gefilde bewegt hat. Das, was er hier auf diesem Album abliefert, das ist wirklich überragend. Das ist eine Linie, eine Politik, ein Geschmack von einem Track zum anderen. Das ist die pure Deepness, wie es so schön heißt. Das sind britische Dancefloor-Beats, die immer auch mal wieder so ganz leicht bei UK Bass andocken. Das ist ganz fantastisch. Ich sag nochmal, es gibt zwei Daten mit Kele Okereke in Berlin am 15.10., das ist jetzt bereits diese Woche, und in der Woche drauf am Freitag dann in Lingen im Emsland, dort in der Emsland Arena. Das ist eine große Halle, aber die haben auch einen Club. Da gibt's auch eine Ausstellung des jungen Fotografen Gerrit Staszewski an jenem Abend, und das ist ein ganz cooles Veranstaltungskollektiv, die da in Lingen in der Provinz, wie man sagen möchte, jetzt seit die Emsland Arena existiert, das ist etwas mehr als ein Jahr, wenn ich das richtig entsinne, richtig gute Acts da oben nach Norddeutschland. Ich war gerade am Überlegen, Friesland, darf man das schon sagen? Kenne im Moment die exakte Grenze an, nein, aber Ostfriesland ist es definitiv nicht. Es ist ja noch unterhalb von Meppen. Also Lingen auf jeden Fall am 24.10. Was habe ich denn noch gespielt? Habe ich irgendjemanden vergessen? Big Man, natürlich. Den guten Clark habe ich gespielt. Der Ende des Monats ein neues Album, gleichnamig, also einfach Clark, veröffentlichen wird. Ein Mann, der immer so wie der Panther im Sprung durch seine eigenen Tracks geistert. Man weiß nie, wann er das Ganze so um 180 Grad mal eben kehrtwendet, wo Breaks, wo seine Stops liegen, und dann wieder diese galoppierende Techno Wucht, wie eben bei dem Titel gehört. Ich liebe diesen Mann. Unfurler ist der Titel, den die Plattenfirma Warp vorzeitig freigegeben hat, sodass ich ihn spielen konnte. So viel mal zu den gerade gehörten Tracks. Ich schaue auf das Cover der nächsten Platte. Ein Mann, ein junger Kerl in seinen 20ern, würde ich spekulieren, mit sanft herabfallendem, langen, dunklen Haar und verträumtem Blick. Sein Name bzw. sein Künstlername ist Kindness. Sein Album heißt Otherness. Ich kenne viele Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich gelegentlich mal spreche, schreibe die Woche über, die dieses Album, das jetzt am Freitag erschienen ist, zu ihrem Album der Woche gewissermaßen gemacht haben. Das kann man auch wirklich tun. Das sind wunderbar im weitesten Sinne im Bereich Soul verankerte Nummern, die eine wunderbar verästelte Architektur haben, die mal auf Herbie Hancock zurückgreifen. Sample-mäßig, wenn ich das richtig erkannt habe, bei einem Track, die auf verschiedene Sänger und Sängerinnen setzen. Robin aus Schweden ist zum Beispiel dabei, und die einfach so sehr smooth sind, aber nie irgendwie so langweilig oder Lahm daherkommen. Wir werden das hören bei einem Titel, den ich aus diesem Album spielen möchte, von Kindness. Bürgerlich heißt er Adam Bainbridge. Hier ist Kindness. No shortcut to Makuma, Opa be survive suffer. And your man of Ava, Namedebe Wairo, Tracy Chapman Fast Car, Tiaso, I will say Koso, Menasi Yamede, Ubi B. I am a fair, Ujao Nasi, I will catch it, the BKK. My train watch it, oh, since back it. I don't want to wait in vain, it go make a sick. I won't fit you, I turn a media, when you're some seven. I won't fit you, Makuma, we be a shaking reasons kick it. I feel your best that day. On him, Antanasia, Papa and Nia Daji. What they happy, and she said that I'm next up. Lips cracked, a smile, took a sip of a nectar. My eyes pierced, a fierce, and start to dissect her. My body died down, me, I just did to protect her. 1Live4. Es gibt so Alben, man kann sie noch so oft hören, besondere Stücke daraus. Je öfter man sie hört, desto öfter denkt man, schade, schon wieder vorbei, wenn der Track am Ende ist und dann heißt es erneut auf Start. So ist es mir in den letzten Tagen, insbesondere mit diesem Song hier, der vierköpfigen deutschen Band von Spar, gegangen, die in 10 Tagen, ich bin ein bisschen früh, aber das nicht zuletzt ist der Grund, dass ich so früh bin. Ich konnte wieder mal nicht an mich halten, die in gut 10 Tagen am 24. Oktober ihr neues Album Street Life veröffentlichen wird, das so unverschämt souverän ist, so soulige Strings hochzieht, so zum Slow Dancing einlädt und einfach Wärme gibt, die, ich weiß nicht, wie das in diesem Winter so werden wird, trotz Klimawandel, Klimakatastrophe, Songs, die man vermutlich doch in den nächsten Monaten gut wird gebrauchen können und von denen ich sicher bin. Die werden überall laufen, nicht zuletzt auch auf dem Weekend Festival in Köln, das Ende November stattfindet. Eine hochkarätige Besetzung hat, unter anderem mit der alten englischen Band A Certain Ratio und den gerade gehörten von Spar. Ist noch ein bisschen früh, um hier jetzt die komplette Besetzungsliste runterzuleiern. Ich habe das bei anderer Gelegenheit ja schon mal getan. Night Jewel, die großartige Ramona Gonzalez aus den USA wird kommen. Ende November, die Macher des Festivals sind im Netz sehr gut aufgestellt. Bitte besucht sie da und schaut euch an. Nicht, dass es hinterher heißt, war schon wieder alles an Karten weg. Von Spar. Ich will nicht verschweigen, was ich zuvor gespielt habe. Auch das eine großartige Band aus Kanada, mir bisher nicht bekannt. Aus Montreal kommen sie mit einem französischen Namen. Das werde ich in diesem Leben einfach nicht mehr schaffen, mit dieser Sprache so richtig ins Reine zu kommen. Ich gebe jetzt einfach mal mein Bestes. Avec le soleil sortant de sa bouche. So heißt diese Gruppe. Und wer denkt, na vier, da waren jetzt bestimmt 8 Fehler drin. Bitte schaut in die Playlist 1live.de. Da seht ihr das fein säuberlich schwarz auf weiß gedruckt und könnt euch dann die korrekte Aussprache bitte herleiten. Sabadust One, so heißt das Album dieser Kraut Cosmic Trance Band, die ich da gespielt habe. Und noch einmal davor, auch das will ich natürlich nicht unterschweigen, wurde gewissermaßen dieser wunderbare Bläsersatz von Kindness, wenn auch leicht verspätet, aufgenommen von Devonti Heinz alias Blood Orange, der seinen Beitrag hier in diese Sendung getragen hat, der Mastermix Red Hot and Arthur Russell Compilation, die ich jetzt schon einige Zeit gespielt habe und die am Ende dieser Woche erscheinen wird, wie überhaupt ich heute auch mal was Älteres von Arthur Russell selber, der ja bereits 1992 gestorben ist, mitgebracht habe. Eine Band und ihr Album aus dem August von mir spät entdeckt, gleichwohl, sie hat es mir angetan, das deutsch-englische Trio Engineers um unter anderem den deutschen Musiker Ulrich Schnaus. Always Returning heißt dieses Album, aus dem ich hier einen weiteren Titel spielen möchte. Gleich die Infos hier um 0 Uhr auf 1 Live. Zuvor noch Son of Kick mit dem Titel Hours im Marshall F. Remix. Bis gleich, geht ja gleich weiter. So, ich bin nicht umgefallen, ich bin noch da. Die britische Band London Grammar, ich hatte ihren Namen bereits erwähnt, gastierte im Rahmen des am Sonntagabend, also heute Abend zu Ende gegangenen New Fall Festivals in Düsseldorf am gestrigen Abend in der Tonhalle in Düsseldorf natürlich. Und bei allen Erfolgen, die das Festival mit Sicherheit zu verbuchen hat, ein kleiner Schatten hat sich natürlich über diese Veranstaltung gelegt, die von der Gruppe nach bereits 45 gespielten Minuten circa abgebrochen wurde, ohne eine Erklärung seitens der Band, was eine ganze Reihe von Buhrufen natürlich im ausverkauften Saal zur Folge hatte. Die Veranstalter mussten die Suppe dann gewissermaßen auslöffeln, indem sie erklärten, die Sängerin Hannah Reid hätte sich erkältet, wäre etwas entkräftet und würde sich nicht in der Lage fühlen, weiter zu singen. Vor wenigen Tagen in Amsterdam hatte das noch anders ausgesehen in der dortigen Music Hall. Vor, wenn ich es richtig in Erinnerung behalten habe, 5000 Leuten haben London Grammar ihr komplettes Programm durchgezogen. Ebenso wie die Libertines, die Wiederbelebten, die einige Tage zuvor ebenfalls in Amsterdam gespielt hatten und nach Augenzeugenberichten nach dem Konzert backstage alles in Rot-Blau dort angemalt haben, nicht zuletzt auch ihren eigenen Bandnamen an die Wand eben. Warum sie das getan haben, das haben die Libertines ihrerseits dann wenige Tage später in Düsseldorf bei ihrem Konzert eindrucksvoll belegen können, als nämlich der Grotifant, das Maskottchen des KFC Uerdingen, der traditionell in Rot-Blau aufläuft, plötzlich auf die Bühne stürmte und von Pete Doherty freudigst begrüßt wurde, der seinerseits eine ganze Reihe von Jahren als Jugendlicher in Krefeld oder bei Krefeld gelebt hat und dort zum handfesten Sympathisant des KFC Uerdingen geworden ist. Nochmal zurück zu London Grammar, die gestern natürlich auch dann für Verwirrung und Enttäuschung sorgten, weil sie einen ihrer bekanntesten Songs, Strong, nämlich nicht in das knappe Programm gehievt hatten. Ich weiß, das ist ein verdammt schwacher Trost, wenn man das überhaupt so nennen will, wenn ich mit genau diesem Song jetzt weitermachen möchte. Aber immerhin, hier ist der London Grammar mit Strong. Excuse me for a while I'm wide-eyed and I'm so down caught in the middle. I've excused you for a while I'm wide-eyed and I'm so down caught in the middle. Turn a blind eye with a stare caught right in the middle. Have you wondered for a while? I have a feeling deep down you're caught in the middle. If a line, a line was, would you? If while I'm wide-eyed and I'm so damn caught in the middle. Wir haben hier einen weiteren Titel aus dem bereits zu Beginn der heutigen Sendung gespielten Album mit dem Titel Jaruto von Kalipo aus Berlin. Hier kommt Musik von Jamie Cullum. That no mortal ever knew. You're right out of a book, a fairy tale I read when I was so high. No armored knight out of a book was more enchanted by a Lorelei than I. After waiting so long for the right time, after reaching so long for a star, all at once from the long and lonely nighttime, and despite time, here you are. I'd cry out of this world if you said you were through. So let me fly out of this world and spend the next eternity or two. A fairy tale I read when I was so high. No almond night out of a book was more enchanted by a Lorelei than I. After waiting so long for the right time, after reaching so long for a star, all at once from the long and lonely night time, by time, here you are. I'd cry out of this world if you said you were through. So let me fly out of this world and spend the next eternity or two with.

1 Live 4, Ladies and Gentlemen, ich lasse noch ein bisschen, ein paar Minuten weiter durchlaufen, das Ganze hier. Erlaubt bitte, dass ich an dieser Stelle hier nochmal ganz kurz Rückschau halte auf die zuletzt gespielten Tracks. Es gibt ein neues Album des Briten Jamie Cullum, das heißt Interlude, und ich kenne einige Leute, die ihn bei seinen steten Versuchen zwischen Popmusik und Jazz zu verhandeln, diese beiden Styles zu verbinden, für ein zu großes Leichtgewicht halten. Und die sich dann wundern, wenn ich mit der größtmöglichen Vehemenz widerspreche. Denn ich habe mit diesem Mann schlicht und ergreifend ein Schlüsselerlebnis gehabt, und das ist noch gar nicht so lange her, das geht zurück ins letzte Jahr 2013, als sich Jamie Cullum mitsamt seiner Formosen, seiner unfassbar guten Band aus blutjungen Musikern auf dem Leverkusener Jazz Festival innerhalb der Leverkusener Jazz Tage gesehen habe, vor restlos ausverkauftem Haus, vor einem Publikum, altersmäßig ging das von 13, 14, wirklich, da kann man das mal mit Fug und Recht behaupten, hoch bis 60, 65. Und das war eine Begeisterung, ein Spaß, ein Witz und ein Raum, den er seinen Musikern gab, um sich solistisch entfesseln zu können. Genau das begegnet einem auf dem neuen Album natürlich nicht ganz so stark, wenngleich das eine stärkere Hinwendung zur Jazzmusik, zum Bar-Jazz ist. Aber gegen Ende des Albums, da lässt er insbesondere den Saxophonisten seiner Band mal so richtig von der Leine. Und was dabei herauskommt, das haben wir eben auf dem Stück von Jamie Cullum und seiner Band gehört. Dann ging es weiter mit gleich zwei Titeln aus dem neuen Album von Steve Ellison, besser bekannt als Flying Lotus, seinem Album You're Dead, das einmal mehr verdeutlicht, in Verbindung vielleicht sogar mit dem Album, das ich jetzt gleich spielen möchte, dass das Skizzenhafte ein wesentliches Element neuer, guter, durchschlagender Musik sein kann. Man muss nicht mehr alles ausformulieren. Die Kunst liegt einmal mehr in der Verdichtung, in den Gedanken, die man entwickelt, aber eben nicht zu Ende führt, in Fäden, die man auswirft und wo man es dem Hörer, der Hörerin überlässt, einfach zu sagen, spinn du den Faden doch einfach mal weiter. Ich musste in Zusammenhang mit dem Flying Lotus Album zuletzt hier ein wenig spekulieren, weil ich das sogenannte Finished Album nicht vor mir hatte und über die Gäste auf diesem Album wenig sagen konnte. Jetzt hat es sich bewahrheitet. Der gute Herbie Hancock, ich hatte das erwähnt, beide hatten sich ablichten lassen im Vorfeld des Albums, ist tatsächlich auf diesem Album als Gast vertreten. Wir haben ihn auch in einer der beiden Flying Lotus Nummern gehört. Nicht zuletzt ist es der Bassist Thundercat, der so famos spielt und so wahnsinnig schnell, dass mich sein Bassspiel in der Schnelligkeit und auch in der Melodieführung, das scheint mir so chromatisch teilweise rauf und runter zu gehen mit ganz bestimmten melodischen Schlenkern, chromatisch heißt also halbe Note für halbe Note hoch oder runter, dass mich das so ein bisschen an den großen Gitarristen John McLaughlin erinnert, den ich vor zwei Jahren ebenfalls auf den Leverkusener Jazztagen endlich mal wieder sehen konnte. Ich muss ehrlich sagen, das war für mich ein großes Erlebnis. Ich habe 2 Stunden angestanden hinterher, um mir ein Autogramm von ihm zu holen. John McLaughlin, Engländer, der in den USA in den 60er Jahren groß geworden ist, der plötzlich in New York auftauchte und vor dessen Schnelligkeit alle gewissermaßen erstarrten. Alle sprachen nur von dem Engländer, der plötzlich in New York auftauchte und der im Verlauf dann sein Mahavishnu Orchestra zusammenstellte. Ich habe The Inner Mounting Flame, Musik aus diesem Album, 1970 ist das erschienen, gespielt an der Seite von John McLaughlin, damals Billy Cobham unter anderem und auch Jan Hammer. Wie ging's dann weiter? Relativ flüssig, für meinen Geschmack zumindest, in die Gegenwart, nach Wien zu Dorian Concept, der ein neues Album vorgelegt hat, das im weitesten Sinne unter das Genre Beat Science fällt. Joint Ends heißt dieses Album. Zu Beginn macht es Oliver Johnson, so heißt der bürgerlich, uns ein bisschen schwer mit stark repetitiver Musik, die so ein bisschen an Steve Reich erinnert. Aber dann löst er die Fesseln und wird so in der hinteren Mitte des Albums richtig gehend auf den Dancefloor fixiert. Aus diesem Bereich habe ich mal einen Titel gespielt, um das Ganze dann abzuschließen mit dem Duo Claude, hinter dem der Franzose Fulgence steckt auf der einen Seite und sein Kompagnon Darius Brubaker. Beide nennen sich Claude und ich habe einen ihrer vertrackten Hausnummern aus der EP Solid gespielt. Wenn ich von skizzenhaft sprach bei Flying Lotus, dann möchte ich diesen Begriff ruhig mit rüberziehen auf das neue Album von Foxy Jane, das wir heute schon gehört haben. And Star Power heißt es. Ich möchte einen weiteren Titel daraus spielen. I wrote L-I-T-P-M on my hand with your ink pen. You asked me what it is. I flattened out with an ellipsis. I was humming, I've been set free, swerving through security like a ceramic donkey in an inner rank. Wearing filthy once white terrorist pants. It's a broken floor tongue, it's such a luxury. They might bust my lady, though they'll never get me. They might bust my lady, though they'll never get me. Go! Die wunderbaren Flaming Lips gehen her und covern das alte Beatles-Album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band von der ersten bis zur letzten Note, also alle 13 Songs, ein unfassbares Manöver, unter anderem mit der Mithilfe von Jay Maskis, Miley Cyrus und einer ganzen Reihe von weiteren Künstlern. Aber das Ganze ist keine Verballhornung. Wir hören hier Lovely Rita. Ich habe zumindest meinen hellen Spaß daran. Das Album erscheint Ende Oktober. Hier kommen die Peking Lights. Wenn ich heute phasenweise hier verbal von einem Superlativ zum anderen mich bewegt habe, dann liegt das nicht daran, dass ich irgendwie merkwürdig unterwegs bin, sondern daran, dass in den letzten Tagen wirklich eine ganze Reihe echt großartiger Alben erschienen sind. Darunter, oder dazu zähle ich auch das amerikanische Duo Peking Lights mit dem neuen Werk Cosmic Logic. Auch wenn das gar nicht so logisch an das Vorgängeralbum, in dem die beiden sich noch so in einer Lo-Fi triefenden Dub-Höhle befanden, anschließen will. Hier geht man ans Tageslicht, Mann und Frau, sollte ich korrekterweise sagen, ohne die Synkopen vollends über Bord zu werfen, wie wir das gehört haben. Ist ein sehr, sehr hübsches, poppiges Album von den Peking Lights. Ich hatte gleich zu Beginn der Sendung erwähnt, dass ich heute Musik des Rumänen Rodion Ladislau Rosca spielen möchte. Musik aus den Jahren 65 bis 72, als es ihm in Rumänien vor der späteren Ceausescu-Tyrannei-Diktatur noch möglich war, sich künstlerisch zumindest halbwegs frei zu entfalten. Der Mann ist inzwischen schwer erkrankt an Leberkrebs und wie ich lese, ist ihm nicht mehr viel Zeit beschieden. Umso schöner in An- und Abführung, dass er es geschafft hat, noch einmal verschollene Werke zusammenzusuchen und sie dem Label BBE zur Verfügung zu stellen, dass daraus das neu gemasterte Album Behind the Curtain, also hinter dem Vorhang, gemacht hat. Wir hören Rodion Ladislau Rosca mit seiner Band Rodion G.A. Aus eben jener Zeit. Dann möchte ich abschließend Thurston Moore spielen mit Musik aus seinem Album The Best Day, das Ende dieser Woche erscheinen wird. Ein Track, der ein fulminanter Blues nahezu ist. Und dann ist hier Feierabend und ich hoffe, dass ich jetzt auch endlich meine letzten Worte finde. Ich möchte mich bedanken bei dir und euch für deine, eure Aufmerksamkeit. Euch wie immer sonst auch alles Liebe und Gute wünschen für die anstehende Woche. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn wir uns gegebenenfalls am nächsten Sonntag hier wieder hören könnten. Mein Name ist Klaus Vier. Alles Liebe, alles Gute. Ciao.